Die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Zeitschriften, Fernsehsender, Internet-Nachrichtenagenturen und Internet-Homepages von China, Großbritannien, Frankreich, Uruguay, Kuwait, Ägypten, Mauretanien, Russland, Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo und Deutschland meldeten, dass Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, die Übung der Fassung Artillerietruppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zum Start ballistischer Raketen vor Ort leitete. Auf den Medien erschienen die Fotos von Kim Jong-un bei der Leitung der Übung.